بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام طولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره، أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem 65. Fajr-Unterricht von das Buch Jam' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind stehen geblieben beim 15. Hadith an Abi Hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم زفن أبو هريرة رضي الله عنه von رسول الله صلى الله عليه وسلم das sagte wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Nachbar. Und wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll großzügig sein zu seinem Gast. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Und bevor ich inshallah mit der Resterklärung von Ibn Rajab rahimahullah anfange, möchte ich eine Sache klarstellen, inshallah, worüber einige Fragen gekommen sind. Und zwar fragten einige Brüder und einige Geschwister über die Großzügigkeit zu dem Nachbarn. Ob alles, was wir gesagt haben und berichtet haben, auch für den Kuffar, jetzt einmal in Deutschland vor allem, gilt. Wisset inshallah azzawajal, dass dieser Hadith und diese Sachen vor allem, wenn hier die Rede von Kuffar ist, ist die Rede hier vor allem von den Kuffar, die unter den Muslimen leben. Die unter den Muslimen leben, das heißt Ahl-Dhimma, Leute des Schutzes, Leute, die Jizya bezahlen, unterwerfend. Ja? Weil grundsätzlich ist das Leben des Muslims unter die Kuffar ja verboten. Wegen der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel auch sagt, ana bari'un min kulli man aqama bayna adhhuri al-mushrikin. Ich sage mich los von jedem, der unter den Mushrikin lebt. Okay? Und so weiter und so fort. Okay? So ist grundsätzlich das Leben des Muslims unter die Kuffar verboten. Vor allem, wenn diese Kuffar Harbiyun sind. Wenn diese Kuffar Leute des Krieges sind. Was heißt Harbiyun? Das heißt, sie leben in Darul Harb, im Land des Krieges. Und bitte diese Begriffe, ich möchte hier eine Sache klarstellen, diese Begriffe, bitte versteht sie nicht so, wie sie klingen. Ja? Weil manche Leute, wenn sie hören Darul Kufr, ja, denkt er, alle, die da drinnen leben, sind Kuffar. Ja? Und wenn er hört Darul Islam, und so weiter und so fort. Diese sind bestimmte Definitionen und Fachbegriffe im Islam. Und ich möchte, yani Darul Kufr ist zum Beispiel das Land, wo die Kufr-Gesetze herrschen. Ja, nach der Aussage der Allgemeinheit, der Gelehrten. Und das hat gar nichts mit dem Urteil der Bewohner zu tun, sondern es hat vielmehr mit dem Urteil der Gesetze und der Herrscher, die über dieses Land herrschen. Und genauso Darul Islam. Ja? Und Darul Harb, wie die Imame sagen, ist das Land, zwischen dem und der Islamische Staat kein Abkommen gibt. Okay? Kein Abkommen oder Schutzvertrag gibt. Okay? Das ist Darul Harb. Das heißt, es herrscht offiziell kein Waffenstillstand oder Abkommen oder Schutzvertrag oder. Okay? So ist das ein Daru Harb. Und die Länder in Europa, vor allem Deutschland und so weiter, sind Darul Harb aus verschiedenen Begriffen. Yani diese Leute bekriegen den Islam und die Muslime. Ja? Yani auch wenn wir es auf der anderen Definition nehmen, so ist das genauso. So diese Leute sind genauso Bekrieger des Islams und der Muslime. Aber es ist nicht die Definition von Darul Harb, sondern yani, das ist ein Land, wo es kein Abkommen zwischen ihnen und den islamischen Staat gibt. Natürlich, einen islamischen Staat muss man mal finden zuerst, heute, der ein Abkommen mit irgendwelchen dieser Länder hat. Ja, das gibt es nicht. Ja, einen islamischen Staat, der nach der Scharia herrscht. So ist das ein Daru Harb. Und selbst wenn sie Verträge mit den Muslimen hätten, so sind diese Verträge abgebrochen worden von ihnen schon, seitdem sie den ersten Muslim getötet haben und seitdem sie die erste Schwester eingesperrt haben, seitdem sie den ersten Soldaten nach Afghanistan geschickt haben und letztlich seitdem sie diejenigen beschützt haben und genehmigt haben, die unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt haben. So, diese Leute sind keine Mu'ahidun, sind sie nicht. Ja, sondern Harbiyun. Ja, die Leute, mit denen offiziell kein Vertrag oder Abkommen herrscht. So, das Urteil zu einem Harbi grundsätzlich, so muss man dieses Zweideutige, ja, zum Eindeutigen zurückführen, das Zweideutige, wie ich mich zum Nachbarn verhalten soll und so weiter, zum Eindeutigen, das ist die Lossagung und die Feindschaft zu den Harbi. Aber, ich sage gleichzeitig aber, und da gibt es Fatawa von Sheikh ibn Baz und Sheikh ibn Uthaymeen und so weiter und so fort, dass man trotzdem zu den Nachbarn, yani aus Grund der Da'wah und aus Grund, yani, dass man die Leute zum Islam einladet, ja, dass man versucht, gut, yani ein gutes Benehmen zu haben. Ich sage jetzt nicht, geh und töte, sondern ich sage, hab ein gutes Benehmen und sei gütig zu deinen Nachbarn. Ja, sei gütig zu ihm, solange er dir und deinem Islam nichts antut. Trotzdem, weil du ihn zum Islam gewinnen willst. Aber natürlich hat dieser Nachbar eine geringere Stufe im Islam als ein Nachbar, der Kafir ist, von Ahlul Dhimma, der im islamischen Staat lebt. Und auch natürlich weniger als der Nachbar, der Muslim ist. Nur, damit die Sache inshallah klargestellt wird, und ich glaube, die Sache ist auch klar. Und wenn man, wenn ich inshallah bemerke, dass man da noch mehr Auswertung braucht, dann werde ich, oder Ausführung braucht, werde ich das inshallah eingehen. Ibn Rajab rahimahullah sagt weiter, und Malik und der Schäfer und andere haben verboten, dass der Diener, dem erlaubt wurde, ja, dass er jemanden einladet, ja, dass den erlaubt wurde zu handeln, ja, dass er Leute einladet oder jemanden einladet ohne die Erlaubnis seines Herrn oder seines Gebieters. Und Ali ibn Sa'id überlieferte oder zitierte von Ahmad, was darauf hindeutet, was auf die Verpflichtung der Gastschaft bedeutet für die Krieger, yani für die Mujahideen, vor allem die 3 Tage an sie vorbeigehen. Yani 3 Tage bleiben, dann gehen. Ja? Jedoch ist das Bekanntere das Erste. Ja? Nämlich, dass es Pflicht ist für jeden Gast, der bei Leuten ankommt. Und seine Aussage, ja, es gibt mehrere Aussagen von ihm, ob es Pflicht ist, über die Leute der Städte und Länder und Dörfer, oder ist es speziell für die Leute der Dörfer, und wer an einem Weg lebt, Jani, an dem die Reisende vorbeigehen. Es gibt 2 Überlieferungen von ihm, ja, in dieser Sache. Eine so und eine so. Jedoch das, was yani, bestätigt ist von ihm, ist, dass dass diese Gastschaft verpflichtet ist für den Muslim und Kafir. Okay? Und viele seiner Gefährten spezialisierten die Verpflichtung für den Muslim. Okay? Genauso wie es der Unterhalt für die Verwandten nicht verpflichtet ist, wenn die Religion unterschiedlich ist. Nach einer Überlieferung von ihm. Was aber die zwei restlichen Tagen, yani der zweite und der dritte Tag der Gastschaft, so ist es von der Vervollständigung der Gastschaft. Und das, was festgelegt ist oder überliefert wurde von Ahmad, ist, dass es nur Pflicht ist für den Ersten. Okay? Okay? Und von unseren Gefährten, yani, dass er das ist die Ja'iza, was wir am Anfang geklärt haben, die Belohnung. Ha? Und Adiyafa ist dann die Vervollständigung davon. Ja? Und die Ja'iza, yani der eine Tag, ist verpflichtender oder bestätigter. Und von unseren Gefährten, yani von den Hanabila, gibt es welche, die Gastschaft 3 Tage lang verpflichtet haben. Davon ist Abu Bakr ibn Abdul Aziz, ibn Abi Musa, al-Amidi und andere. Und was nach die 3 ist, so ist es eine Sadaqa. Und einige Leute dachten, dass die Gastschaft 3 Tage ist, nach dem ersten Tag und Nacht. Und Ahmad lehnte das ab oder liest das oder wies das zurück mit der Aussage von ihm sallallahu alaihi wasallam, von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Gastschaft ist 3 Tage. Was danach dazu kommt, so ist es eine Sadaqa. Und wäre es so wie diese dachten, dann wären es 4 Tage. Ich sage, Ibn Rajab, und das gleiche oder ähnlich wie dies ist die Aussage des Erhabenen, ihr begeht Kufr an denjenigen, der die Erde in 2 Tage erschaffen hat, bis seine Aussage, und er segnete sie und bestimmte dafür Unterhalt und bestimmte dafür ihre Zeiten in 4 Tage. Surat Fussilat 9-10. Ja? Und damit ist gemeint, bis zum Ende der 4 Tage. Okay, genau 4 Tage. Und dieser Hadith, mit dem Ahmad argumentierte, haben wir bereits gebracht von dem Hadith von Abi Shuraih. Und al-Bukhari überlieferte ihm von dem Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, der soll gut sein zu seinem Gast. Sie sagten, ja, Rasulallah, und wie ist man, und wie lange, yani? Er sagte, 3. Was danach ist, yani 3 Tage, was danach ist, so ist es eine Spende. Und Hamid ibn Zanjawi sagte, es ist über ihn verpflichtend, oder er soll für ihn sorgen, im Tag und Nacht, von dem Essen das Beste, was er und seine Kinder isst. Und am Ende der 3 Tage, mit der Vervollständigung der 3, gibt er ihnen, seine Kinder, von seinem Essen, von dem Essen des Gastes. Ja? Und darüber ist Bedenken, sagt Ibn Rajab. Und wir werden den Hadith von Salman erwähnen, über den Verbot, dass man sich überanstrengt für den, mehr als man kann für den Gast. Ja? Und Ashab überlieferte von Malik oder zitierte von Malik, dass er sagte, sein Lohn, nämlich für den Gast, ist ein Tag und eine Nacht. Er ist großzügig zu ihm und gibt ihm, ja, und speziell für ihn, ein Tag und eine Nacht und drei Tage Gastschaft. Und Ibn Umar hat immer so gemacht, dass er sich gehindert hat, nicht von dem Essen oder nichts von dem Geld seines Gastes, der bei ihm kommt, drei Tage lang genommen hat. Yani, wer bei ihm gekommen ist, hat er von ihm drei Tage nichts genommen, okay, sondern hat ihm gegeben und befahl, dass man für ihn sorgt von seinem Geld, von das Geld von Ibn Umar. Okay, und der Besitzer des Hauses kann den Gast befehlen, von ihm wegzugehen nach die drei Tage, weil er seine Verpflichtung erfüllt hat. Und dies tat Al-Imam Ahmad. Und die Aussage von ihm, sallallahu alaihi wasallam, es ist ihm nicht erlaubt, dass er bei ihm bleibt, bis er ihn rausbringt, yani, bedeutet, dass der Gast bei ihm bleibt, bis er ihn bedrängt, ja, bis es ihm zu eng wird. Jedoch ist das in die drei Tage oder nach die drei Tage. So, was nicht Pflicht ist, also in das, worin es keine Verpflichtung ist, so ist es zweifellos haram. Und was in der Verpflichtung ist, nämlich der Tag und die Nacht, der erste Tag und die Nacht, so baut man darauf, dass es so baut man darauf, ob die Gastschaft über denjenigen, der nichts findet, der nichts hat, verpflichtet ist oder ob es nicht Pflicht ist über denjenigen, der findet, womit er, ja, ist es Pflicht für jemanden, der nichts findet, oder ist es nicht Pflicht über denjenigen, der schon was hat? So, wenn man sagt, es ist nicht Pflicht über denjenigen, der nicht findet, was er den Gast geben kann, und das ist eine Aussage, die Aussage von einer Gruppe von den Leuten des Hadithes, ja, von den Gelehrten des Hadithes, davon ist Hamid ibn Zanjawi, dann ist es dem Gast nicht erlaubt, dass er die Gastschaft fordert von jemandem, der unfähig ist oder nicht imstande ist, ihm die Gastschaft zu gewähren. Und es wurde überliefert von Hadith von Salman, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot uns, dass wir den Gast mehr von ihm mehr verlangen, dass wir den Gast etwas mehr über unsere Kräfte geben oder über uns überanstrengen für den Gast, was wir nicht selber nicht haben. So, wenn der Gastgeber verboten wurde, dass er sich überanstrengt, was er selber nicht hat, dann weist das darauf, dass es nicht Pflicht ist, ihm den Gast seine Gastschaft zu gewähren, außer mit dem, was er hat. So, wenn er nichts hat, was ihm überbleibt, yani über das, was er benötigt, dann ist es nicht verpflichtend über ihm, sondern dann hat er den Gast sich vorgezogen. Wie der Ansari, der Sahabi, gemacht hat, der über den der Vers herabgesandt wurde, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Und sie ziehen die anderen voran, selbst wenn sie es nötig haben. Surat al-Hasch, Vers Nummer 9. So, yani, wenn er, es ist nicht verpflichtend über ihn, dass er den Gast was gibt, was nicht ihm überbleibt. Aber wenn er das macht, dann ist es eine besondere Stufe, ja, und eine Ihsan-Stufe. Und nicht verpflichtend. Ja? Und wenn der Gast wissen wir, weiß, dass sie ihnen nichts geben, außer ihr Essen und das Essen ihrer Kinder, und dass die Kinder dadurch ja eine Leid zugefügt wird, ja, oder eine, er trifft sie damit, dann ist es ihm nicht erlaubt, dass er ihre Gastschaft fordert, handelnd nach der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist ihm nicht erlaubt, dass er bei ihm bleibt, bis er ihn rausdrängt oder rausbringt. Ebenso ist die Gastschaft ein Unterhalt oder eine Ausgabe, das verpflichtend ist. So ist es nur verpflichtend über denjenigen, der etwas hat, was überbleibt. Überbleibt von das Essen oder den Unterhalt von ihm und seiner Kinder. Ja, wie der Unterhalt oder das Unterhalt oder Spenden für die Verwandtschaft und auch Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr ist die Zakat, die man bis zu Ende Ramadan gibt. Und Al-Khattabi lehnte ab die Deutung, dass er sündig wird, dass er bei ihm bleibt und er hat nichts, was er ihm gibt. Und sagte, ich sehe das falsch. Ich sehe diese Erklärung ja nicht als falsch. Ja? Und wie soll er sündig darin werden, ja, wo er selber nichts hat und selber nichts machen kann? Ja? Sondern man gibt aus, je nach wie man das selber, dazu selber imstande ist. Er sagte, die Erklärung des Hadithes ist, dass es verabscheut wird für ihn, dass er bei ihm bleibt nach die 3 Tage, damit er ihn nicht bedrängt, yani innerlich jetzt, so dass die Spende von ihm, ja, dann als etwas, was er ihm ja nicht unter die Nase reibt, ja, und etwas, was er ihm vorgibt oder vorhält, ja, und somit zerstört er ihm seinen Lohn, den Gastgeber. Ja. Und darüber ist Bedenken, denn sein Tafsir in den Hadith, in seiner Erklärung im Hadith, ist bestätigt worden durch den, was er selbst geleugnet hat oder abgelehnt hat, sondern die Erklärung des Hadithes ist, dass er bei ihm bleibt und er hat nichts, was er ihm gibt. So, das könnte ihn dann dazu bringen, dass er sich innerlich jetzt bedrängt fühlt, ja, und dass er sich überanstrengt, womit er dann sündigt wird, indem er ihm das vorhält. Oder dass er etwas sagt oder tut, womit er dann sündigt wird. Und nicht, das Gemeinte ist nicht, dass er sündig wird durch das Lassen der Gastschaft, obwohl er dazu unfähig wird. Wallahu alam. Ende der Erklärung des 15. Hadith und wir machen inshallah weiter, bald inshallah, mit dem 16. Hadith. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.